Nach einer für mich sehr schwierigen Zeit, die einen Rückzug erfordert hat, um mein Leben neu zu sortieren, mich neu zu finden, mich von Menschen zu trennen und neue Freundschaften zu schließen, bin ich nun wieder so weit, einen neuen Anfang zu wagen. Es gab Tage, wo ich dachte, kein Licht mehr am Horizont zu sehen, doch heute weiß ich, diese Verwandlung war nötig. Ich bin nicht zerbrochen. Ich habe eine innere Stärke erreicht, von der ich nie zu träumen gewagt hätte. Ich bin um viele Illusionen ärmer geworden, habe dafür aber mehr Qualität als Quantität in meinem Leben erhalten. Mehr Ehrlichkeit, mehr Freiheit, mehr Liebe.